Live vom 27.02.2023, Fragen und Antworten mit Reinhard Hirtler, übersetzt von Petra, 1:1 gesprochen von Beta, gelesen von Ulla. Hallo Leute und einen wunderschönen guten Morgen, alles ist bereit. Ist das nicht merkwürdig? Nur Daniel und ich sind heute hier. Debbie hat einen Termin, den sie nicht ändern konnte. Sie muss heute in die Innenstadt von Sao Paulo fahren und hätte nach 15 Minuten gehen müssen. Deshalb sind heute nur Daniel und ich hier und wir machen Fragen und Antworten. Also schauen wir, welche Fragen wir haben. Ich schaue sie vorher nie an, das mag ich nicht. Ich entscheide mich lieber spontan. Die erste Frage. Oh, das ist eine interessante Frage. Leicht zu beantworten. Hast du das Leben Jesu im Alter von 12 bis 30 Jahren studiert? Antwort von Reinhard: Nein, das habe ich nicht. Ich habe etwas bei Josephus, einem großen jüdischen Historiker, gelesen, aber ich habe es nicht richtig studiert. Doch das ist interessant. Vielleicht solltest du es studieren und uns lehren. Nächste Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Sie lautet: Muss ich einer Person die Hände auflegen, für die ich um Heilung bete? Antwort von Reinhard: Ich möchte euch etwas erklären, Leute. Daniel und ich haben unzählige Wunder erlebt in jeglicher Hinsicht. Doch das Problem ist, fast alle Personen, die sich danach sehnen, dass Menschen geheilt werden, haben denselben Ansatz. Und das ist der falsche Ansatz, denn sie versuchen, die richtige Technik zu finden. Ja, Jesus sagte, legt den Kranken die Hände auf. Doch das ist nur eine Aussage von Jesus. Was ist das Wichtigste, wenn wir herausfinden wollen, wie sich Heilung manifestiert? Es geht nie um eine Technik. Denn wenn wir versuchen, die richtige Technik zu finden, um Wunder zu bewirken, begrenzen wir damit Gott. Wenn du in den Evangelien nachliest, wie Jesus Heilungswunder tat, wirst du feststellen, dass es keine Technik gibt, die du erlernen kannst. Das eine Mal spuckte er auf die Erde, machte einen Brei, legte ihn auf die Augen des Blinden und sagte zu ihm: Geh und wasche dich. Ein anderes Mal sagte er zu der Frau: Dir geschehe nach deinem Glauben. Und bei der Frau, die 18 Jahre lang gekrümmt war, trieb er einen Dämon aus. Jesus tat die Wunder auf ganz verschiedene Weise. Was ist dann der Schlüssel für Wunder? Der Schlüssel ist ganz einfach. Es ist das, was du in deinem Herz glaubst. Der Glaube setzt das Wunder frei, nicht die richtige Technik. Viele Menschen versuchen, die richtige Technik herauszufinden. Dann erleben sie manchmal ein Wunder und manchmal nicht. Und es gibt Menschen, die in echtem Glauben leben und durch sie geschehen ständig Wunder und Menschen werden geheilt. Manchmal frage ich mich, ob wir durch unsere verzweifelte Suche nach der richtigen Technik nur versuchen, eine Abkürzung zu finden, weil wir nicht lernen wollen, ein Leben des Glaubens zu führen. Doch es gibt keine Abkürzung, mein Freund. Der Glaube bewirkt das Wunder. Und der Glaube hat auch damit zu tun, nahe am Herzen des Heiligen Geistes zu leben. Wenn es um die Heilung von Kranken geht, dann lass dich vom Heiligen Geist führen. Und manchmal wird er dir auftragen, etwas absolut Ungewöhnliches zu tun. Mach es einfach. Eine Technik bewirkt nichts. Die nächste Frage. Diese Frage kommt ständig, aber ich werde sie noch einmal beantworten. Wie wissen wir, ob der Heilige Geist spricht oder ob etwas einfach aus unserem eigenen Herzen kommt? Was ist der Unterschied? Antwort von Reinhard. Also schau, für Menschen, die nicht hingegeben sind, ist es schwer zu unterscheiden, was das Herz und was der Heilige Geist ist. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. Wenn ich total entschieden bin, meine Träume und Wünsche auszuleben und ich unbedingt nach Amerika gehen will, dann bin ich nicht hingegeben. Ich würde niemals sagen, wenn das nicht der Wille des Herrn ist, werde ich es auf keinen Fall tun. Und was geschieht dann? Ich weiß nicht sicher, ob Gott zu mir sagt, dass ich gehen soll, oder ob das mein eigenes Herz ist, das mich auffordert zu gehen. Doch wenn wir ein hingegebenes Leben führen und wir nur das leben wollen, wonach Jesus sich für uns sehnt, dann ist es viel einfacher zu unterscheiden, was er sagt und was mein eigenes Herz sagt. Und das Zweite, du musst durch eigenes Anwenden lernen. Du musst den Anweisungen folgen, die deiner Meinung nach vom Heiligen Geist sind. Dabei machst du Fehler und so lernst du ebenfalls. Nächste Frage. Jesus kommt zurück. Ich habe dieses Gefühl, seit ich 10 bin. Könnte das ein fleischliches Gefühl sein oder werde ich noch am Leben sein, wenn Jesus zurückkommt? Antwort von Reinhard. Ich weiß nicht, was mit dir geschieht, wenn Jesus zurückkommt. Du siehst zumindest jünger aus als ich. Ich werde bald 62 sein und ich glaube, dass Jesus in meiner Lebenszeit zurückkommen wird. Ich denke nicht, dass dein Gefühl fleischlich ist und ich sage dir warum. Die prophetischen Zeichen in der Bibel sind eigentlich alle erfüllt. Und überleg nur, wie sehr sich die Dinge in letzter Zeit beschleunigt haben. Wir haben das in der Pandemie gesehen. Innerhalb eines Jahres hat sich die ganze Welt verändert. Die Welt ist heute nicht mehr das, was sie vor 3 Jahren war. Darin sehen wir, dass wir eine beschleunigte Zeit haben. Deshalb stimme ich dir zu. Ich glaube auch, dass Jesus in meiner Lebenszeit zurückkommt und ich kann nicht erwarten, dass es geschieht. Nächste Frage. Das ist ein interessantes Thema. Was denkst du über die Marienerscheinungen, durch die Maria so viele verschiedene Titel erhielt? Antwort von Reinhard. Ich weiß nicht, ob diese Erscheinungen tatsächlich echt waren oder ob sie dämonisch waren, also ob sich ein Dämon manifestiert hat. Ich weiß, dass mich viele jetzt Evangelikale kreuzigen werden, wenn ich das sage. Doch ich will dir erklären, warum ich glaube, dass sie echt sein könnten. Nicht sind, sondern könnten. Maria gehört zu der Wolke der Zeugen, wie sie in der Bibel bezeichnet werden. Das heißt, sie ist nicht tot, sondern sie lebt. Ich denke, dass es sehr falsch ist, was die Menschen aus diesen Marienerscheinungen gemacht haben. Sie begannen, Maria anzubeten, anstatt Jesus anzubeten. Und das ist immer falsch. Es ist sehr, sehr falsch. Aber ich glaube nicht, dass wir mit der Bibel belegen können, dass dies dämonisch ist. Ich sehe keinen biblischen Beweis dafür, dass eine Person, die ein Nachfolger Jesu war und in den Himmel gekommen ist, nicht auf Erden erscheinen kann. Als einziges Argument dagegen wird immer wieder Lukas 16 zitiert, aber das ist kein richtiges Argument, denn in der Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann geht es um etwas anderes. Wenn du die ganze Bibel studierst, wirst du entdecken, Abraham lebt, Maria lebt, Henoch lebt, Elia lebt. 2 von diesen Personen erschienen Jesus auf dem Berg der Verklärung. Und sie erschienen dort nicht nur Jesus, sie erschienen auch Johannes, Jakobus und Petrus, die sie sahen und hörten, wie sie redeten. Das heißt, es ist passiert. Doch nirgends steht ein Hinweis, dass diese beiden Männer nun angebetet werden sollen. Deshalb, alles, was Menschen aus diesen Erscheinungen machen, ist eindeutig falsch. Doch ob Maria tatsächlich erschienen ist oder nicht, weiß ich nicht. Es könnte sein. Nächste Frage von meiner Freundin aus der Türkei. Sie gehört zu unserem Mentoring und wir haben mit ihr gestern im Live gesprochen. Sie fragt: Was denkst du über die verheerenden Erdbeben, die in meinem Land passiert sind? Antwort von Reinhard: Ich sage dir, was ich glaube. Jesus sagte, dass es am Ende viele Erdbeben geben wird. Und ich glaube, dass sich das erfüllen wird. Doch meiner Meinung nach hat das weder etwas mit Gott zu tun noch mit dem Teufel. Jesus sagte lediglich, dies wird eines der Zeichen sein, die geschehen, bevor ich zurückkomme. Ich glaube, diese Erdbeben sind menschengemacht. Ich glaube, dass der Mensch die Erde ausgebeutet und zerstört hat. Er hat alle Anweisungen missachtet, die Gott uns für den Umgang mit der Erde gegeben hat. Die Gier des Menschen hat die Erde, die Gott uns gegeben hat, komplett zerstört. Jetzt erleben wir die Konsequenzen davon, was der Mensch mit der Erde gemacht hat. Und Jesus wusste, dass dies passieren würde, deshalb hat er es prophezeit. Nächste Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Warum hat es dem Herrn gefallen, Jesus zu zerschlagen, wie es in Jesaja 53,10 heißt? Antwort von Reinhard: Ich habe darüber schon mehrmals gelehrt, aber das ist so wichtig, dass ich gerne noch einmal darüber spreche. Dieser Bibelvers hat mich lange Zeit gestört. Wie kann es dem Herrn gefallen, seinem eigenen Sohn so etwas anzutun? Als erstes musst du verstehen, dass Gott dies nicht gegen den Willen von Jesus Christus getan hat. Jesus stimmte zu. Er sagte: Niemand kann mein Leben von mir nehmen, sondern ich lege es selbst nieder. Aus diesem Grund kam ich auf diese Erde. Siehe Johannes 10,18. Jesus kam, um am Kreuz für uns zu sterben. Das heißt, er wusste das alles bereits. Es geschah in Übereinstimmung zwischen Vater und Sohn. Doch die große Frage ist, wie kann es dem Vater gefallen, wenn dies mit seinem Sohn geschieht? Schau, der Vater musste eine Entscheidung treffen. Tue ich das allen Menschen auf der Welt an, die ich doch so sehr liebe? Oder tue ich es meinem Sohn an? Das war die Entscheidung. Niemand konnte errettet werden, ohne dass jemand sein Leben für diese Person niederlegte. Jesus tat es, damit du nicht mehr in die Hölle gehen musst. Und in dem Moment, als der Vater auf das Kreuz blickte, schaute er nicht auf Jesus, sondern er schaute auf dich. Er schaute das Kreuz an und war glücklich, denn er sagte: Dadurch rette ich ihn. Das heißt, es gefiel dem Vater nicht, Jesus zu zerschlagen, sondern es gefiel ihm, dass er Jesus schlagen konnte, um uns alle zu retten. So tief ist seine Liebe für uns. Deshalb sagt die Bibel: Niemand würde sein Leben für seine Feinde niederlegen. Vielleicht für einen Freund wird das eine gute Person tun. Siehe Römer 5,7. Aber Jesus tat dies für dich und für mich, als wir noch seine Feinde waren. So tief ist diese Liebe. Nächste Frage. Okay, hier haben wir eine lange Frage von jemand aus Polen, die wichtig ist. Deshalb werde ich sie beantworten. Sie lautet: Warum sagte Paulus manchmal, das sage ich euch, und manchmal, das sagt der Herr, zum Beispiel in 1. Korinther 7? Ist alles andere, was er sagt, zum Beispiel, dass Frauen nicht lehren dürfen, vom Herrn oder von Paulus? Wie kann ich erkennen, ob die Aussagen von Paulus oder vom Herrn sind? Antwort von Reinhard: Wenn Paulus sagt, das sage ich euch, dann kannst du sicher sein, dass er diese Lehre nicht vom Heiligen Geist bekommen hat. Es war seine eigene Meinung. In 1. Korinther 7 spricht er zum Beispiel übers Heiraten. Seiner Meinung nach war es besser, nicht zu heiraten, aufgrund der Zeit, in der sie lebten. Doch wie wissen wir, welche Dinge Gott sagt? Diese Frage hat so viel Leid in der Kirche verursacht, weil man die Bibel nahm und sagte, alles, was im Neuen Testament geschrieben ist, muss jeder befolgen. Und ich glaube, das ist sehr falsch. Deshalb gebe ich dir jetzt ein paar ganz einfache Hilfsmittel. Wann immer du die Bibel liest, stelle einfach drei Fragen. Erstens, wer spricht? In diesem Fall Paulus. Zweitens, zu wem spricht er? Das ist eine der Schlüsselfragen. Und drittens, worüber spricht er? Du nimmst zum Beispiel die Aussage, Frauen dürfen nicht lehren. Wer sagt das? Paulus. Zu wem sagt er es? Er sagt es zu Timotheus, der zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort eine bestimmte Gruppe von Menschen leitete. Und wenn man das im griechischen Urtext nachschaut, dann ist die Übersetzung des Textes meiner Meinung nach falsch. Paulus spricht hier nicht von Frauen, sondern von Ehefrauen und ihrer Beziehung zu ihrem Ehemann. Die große Frage ist nun, gilt das für mich? Dazu gehst du ins Neue Testament und schaust nach, ob es eine apostolische Lehre zu diesem Thema gibt. Und als zweites fragst du dich, passt dies in den neuen Bund hinein? Du wirst feststellen, selbstverständlich passt es nicht in den neuen Bund. Durch den neuen Bund sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Nun musst du die dritte Frage stellen, über welches Thema spricht Paulus? Du wirst erkennen, dass Paulus manchmal in einer bestimmten kulturellen Situation über ein kulturelles Problem spricht. Lehrt Jesus an irgendeiner Stelle, dass Frauen nicht sprechen dürfen? Nein, immerhin war Jesus mit einer ganzen Gruppe von Frauen zusammen. Lehrt Paulus in irgendeinem anderen Brief, dass Frauen nicht lehren dürfen? Lehrt er es den Galatern, den Philippern, den Kolossern oder im Hebräerbrief? Nein. Lehrt das Petrus? Nein. Lehrt es Jakobus? Nein. Lehrt das Judas oder Johannes? Nein. Es gibt also keine biblische Lehre darüber, dass Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. Das bedeutet, dass Paulus ein kulturelles Problem in einer bestimmten Gruppe von Menschen angesprochen hat. Im Unterschied dazu hat Jesus uns gelehrt, zu lieben. Dasselbe lehrten auch Paulus, Jakobus, Petrus und Johannes. Und Paulus schrieb es im Grunde genommen an jede Gemeinde, an die er einen Brief verfasste. Daran erkennst du, dass dies eine etablierte Lehre ist, die Jesus zuerst lehrte und die anschließend auch von den Aposteln gelehrt wurden. Nächste Frage. Ich höre sehr oft, wie Menschen in Zungen reden. Muss es dazu keine Übersetzung bzw. Auslegung geben? Antwort von Reinhard: Es gibt verschiedene Arten von Zungenrede, wie uns die Bibel im 1. Korintherbrief lehrt. Die Bibel sagt, wenn ich in den Sprachen der Menschen rede, im Plural, und In den Sprachen der Engel, auch im Plural. 1. Korinther 13, 1. Ja, einige Zungenreden müssen ausgelegt werden, das sagt Paulus. Andere jedoch nicht. Paulus sagt, wenn jemand in eure Versammlung kommt und alle sprechen in Zungen, würde er dann nicht sagen, ihr seid verrückt, denn niemand versteht euch? 1. Korinther 14, 23. Deshalb sagt Paulus, ihr müsst das auslegen. Siehe 1. Korinther 14, 27 bis 28. Doch was geschah in Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist auf diese 120 Personen ausgegossen wurde? Sie sprachen alle in Zungen und man benötigte keine Auslegung, denn die Bibel sagt, sie priesen alle Gott in den Sprachen dieser Menschen. Siehe Apostelgeschichte 2, 6 bis 11. Wenn es also eine geistliche Zungenrede durch den Heiligen Geist ist, dann muss sie ausgelegt werden, damit alle auferbaut werden können. Es sei denn, ich spreche für mich selbst in dieser geistlichen Sprache, um mich selbst zu erbauen. Meiner Meinung nach versucht Paulus einer Gruppe von Menschen zu sagen, brecht nicht mitten in einer Versammlung laut in Zungenrede aus, obwohl es eigentlich für euch selbst ist. Denn dann gibt es keine Auslegung. Wenn man das tut, denkt man nur an sich. Aber ich denke nicht, dass Paulus damit sagen wollte, dass wir nicht alle gemeinsam in Zungen beten können, um uns gemeinsam selbst aufzuerbauen. Wenn ich sage, hey, beten wir alle gemeinsam in Zungen, dann bauen wir uns dabei alle gleichzeitig selbst auf. Aber wenn ich einfach für mich laut in Zungen bete und Ungläubige anwesend sind, dann sagt Paulus, sie denken, ihr seid verrückt. Nächste Frage. Ich kann nicht schwanger werden, kann das der Wille Gottes sein? Antwort von Reinhard. Meine Freundin, deine Lage schmerzt mich. Ich werde dir mein biblisches Verständnis sagen. Niemals kann das der Wille Gottes sein. Ich kann nicht glauben, dass dies der Wille Gottes sein könnte. Wenden wir das Gesetz der ersten Erwähnung an, wie das die Theologen nennen. Das Gesetz der ersten Erwähnung besagt, wenn man studiert, wo ein Thema das erste Mal in der Bibel erwähnt wird, kann man herausfinden, was Gott sagen möchte. Wo wird Schwangerschaft das erste Mal erwähnt? Ganz am Anfang. Als Gott die Menschen schuf, sagte er ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. 1. Mose 1, 22. Deshalb wissen wir, dies ist der Wille für jedes Paar. Warum sollte Gott eine Frau mit weiblichen Organen erschaffen und ihr einen Mann mit männlichen Sexualorganen geben, wenn er dann sagt, tut mir leid, ihr könnt sie nicht verwenden, um euch fortzupflanzen? Aus diesem Grund glaube ich nicht, dass dies der Wille Gottes ist. Die Bibel sagt ganz klar, dass Kinder ein Segen Gottes sind. Auf unserem Kanal gibt es ein YouTube-Video, und ich empfehle dir sehr, es dir anzuschauen. Falls du es nicht findest, schick uns eine Direktnachricht und Karen wird dir den Link schicken. Das Video ist von einer Freundin von mir, die Polin ist und in der Schweiz lebt. Sie konnte keine Kinder bekommen, doch als sie erkannte, dass dies nicht der Wille Gottes ist und sie ihr Herz überzeugte, damit es die richtigen Dinge glaubt, wurde sie schwanger. Und nun hat sie zwei wunderschöne kleine Mädchen. Das ist also nicht der Wille Gottes, meine Freundin. Doch ich werde für dich beten. Ich werde für dich und für jede Frau beten, die das jetzt und später anschaut und die Kinder bekommen möchte, verheiratet ist und dennoch keine Kinder bekommen kann. Ich erinnere mich noch, als ich dieses Gebet zum ersten Mal sprach. Ich reiste damals mit einem Freund von mir, der mich übersetzte, durch ganz Brasilien. Und er war so schockiert über mein Gebet, dass er mich nicht übersetzen wollte. Er wollte es ein bisschen netter formulieren, Doch ich sagte, das erlaube ich dir nicht, du musst das übersetzen, was ich sage. Und die Frau wurde schwanger. Ich werde also für dich und für jede Frau beten, die Kinder möchte, aber keine bekommen kann. Heiliger Geist, ich danke dir für diese wunderbare Dame und für jede andere Ehefrau, die sich danach sehnt, Kinder zu haben und keine bekommen kann. Wir wissen, das ist niemals dein Wille. Deshalb nehme ich Autorität im mächtigen Namen Jesu ein über jeden Geist der Unfruchtbarkeit. Ich befehle dir, diese Frauen loszulassen. Und ich ordne an, dass diese Ehefrauen schwanger werden durch das Sperma ihrer Ehemänner. Ich verkünde, dass der Fluch der Unfruchtbarkeit gebrochen ist. Und ich befehle euch Frauen, ihr müsst schwanger werden. Und Jesus, ich danke dir für die vielen Leben und die vielen Babys, die durch dieses Gebet entstehen. Danke. Das war's. Nächste Frage. Oh, das ist eine interessante Frage hier. Sie lautet, sind die Belohnungen, die uns in Offenbarung 2 und 3 versprochen werden, wenn wir überwinden, unabhängige Belohnungen? Antwort von Reinhard. Die Bibel sagt nicht klar, welche Belohnungen das sind. Ich denke nicht, dass wir das sagen können. Aber wenn du jede Stelle anschaust, an der die Bibel "wer überwindet" sagt, dann wirst du herausfinden, dass manchmal tatsächlich beschrieben wird, was wir für das Überwinden erhalten werden. Und es hat immer mit dem ewigen Leben im Himmel zu tun. Deshalb glaube ich, dass es verschiedene Belohnungen gibt und ich glaube, die größte Belohnung, die wir alle im Himmel erhalten werden, sind Menschen. Menschen sind die wichtigste Sache im Herzen Gottes und deshalb sind Menschen die größte Belohnung. Überleg doch nur, was die Bibel in Jesaja 53 lehrt. Sie sagt, dass Jesus uns als Belohnung bekommen hat. Ist das nicht ein fantastischer Gedanke, dass du die Belohnung bist, die Jesus dafür bekam, dass er am Kreuz starb? Wenn ich die Belohnung von Jesus bin, was könnte dann meine größte Belohnung sein, wenn ich in den Himmel komme? Menschen. Das heißt, jeder, den ich durch Jesus zu Gott geführt habe, wird meine Belohnung sein. Eines Tages wird Jesus zu mir sagen, schau, Reinhard, tausende und abertausende Menschen, das ist deine Belohnung. Oder denkst du wirklich, dass irgendeine materielle Belohnung im Himmel noch einen Wert hat? Die Straßen sind dort aus Gold. Wenn du nun ein Haus aus Diamanten erhältst, dann ist das doch gar nichts wert. All die materiellen Dinge gibt es im Himmel, doch im Vergleich zu Menschen haben sie eigentlich gar keinen Wert. Also investiere dein Leben in Menschen. Dann wirst du Menschen als Belohnung erhalten. Genau das tun wir hier, wenn wir Menschen lehren. Wir investieren in Menschen. Wir machen die Lives nicht aus den Gründen, aus denen die meisten Menschen Lives machen. Um ihren Dienst anzupreisen, um etwas im Internet zu verkaufen und so weiter. Natürlich kann jeder tun, was er will, aber ich kann dir ehrlich sagen, wir machen diese Lives nur aus einem Grund, und zwar, um in Menschen wie dich zu investieren. Wir wollen Menschen für Jesus berühren, damit sie Jesus mehr lieben. Und damit eines Tages ganze Menschenmengen hören werden, wie Jesus sagt, gut gemacht, du guter und treuer Diener, tritt ein zu deines Vaters Freude. Wenn du erst einmal verstanden hast, dass Menschen die größte Belohnung sind, wirst du dir keine Sorgen mehr um ein größeres Haus im Himmel oder andere Dinge wie zum Beispiel mehr Freude machen. All das ist bereits dort. Paulus hat das verstanden. Er hat verrückte Opfer gebracht, nur um Menschen zu erreichen. Nächste Frage. Das ist eine Frage, die mir weh tut, deshalb antworte ich darauf. Sie lautet: Guten Morgen, ich gehe seit 13 Jahren durch die Wüste. Gib mir ein Wort, damit ich aus der Wüste herauskomme. Antwort von Reinhard: Mein lieber Freund, das Erste, was ich dir sagen muss, ist, wodurch du gehst, ist nicht der Wille Gottes. Und offensichtlich möchtest du aus der Wüste herauskommen und du möchtest von mir ein Wort, das dich aus der Wüste herausholt. Ich weiß nicht, was deine Wüste ist, aber ich gebe dir eine generelle Erklärung, warum Christen durch die Wüste gehen. Der eine Grund ist, dass sie in Rebellion leben. Sie haben Entscheidungen getroffen, deren Konsequenzen sie in die Wüste bringen. Der Psalmist sagt, dass die Widerspenstigen in der Wüste wohnen. Psalm 68, 7. Wenn wir unser Leben unabhängig von Gott leben und unsere eigenen Sachen machen, werden wir die Wüste erleben. In diesem Fall ist der einzige Weg, um aus der Wüste herauszukommen, Buße zu tun, weil du unabhängige Entscheidungen getroffen hast, die Gottes Herz nicht erfreut haben. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum viele Christen durch die Wüste gehen. Sie glauben in ihrem Herz die falschen Dinge. Sie glauben, dass Gott seine Kinder in die Wüste schickt, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Ja, ich habe das vor langer Zeit auch geglaubt, doch diese Lehre basiert voll und ganz auf dem alten Bund. Deshalb musst du deinen Herzensglauben ändern, um aus dieser Wüste herauszukommen. Du musst glauben, dass Jesus für dich in die Wüste gegangen ist, damit du nicht mehr durch die Wüste gehen musst. Du musst glauben, dass Jesus sein Leben gegeben hat, damit du mehr als ein Überwinder sein kannst. Es besteht ein Unterschied darin, ob du durch eine schwierige Zeit in deinem Leben gehst oder ob du in der Wüste bist. Weißt du, was Menschen tun, die mit dem richtigen Glauben durch eine schwierige Zeit gehen? Sie werden in diesen schwierigen Zeiten Sieg erleben. Sie werden jubeln und Siegeslieder singen inmitten der schwierigen Momente, weil sie an das glauben, was Jesus getan hat. Also, mein lieber Freund, der du seit 13 Jahren in der Wüste bist, ich empfehle dir, das zu studieren, was ich über den neuen Bund lehre. Es gibt viele kostenlose Lehren auf YouTube und ich habe auch ein paar Bücher über den neuen Bund und dein Leben ohne Begrenzungen geschrieben. Wenn du erst einmal deinen Herzensglauben geändert hast, wirst du im verheißenen Land leben und nicht mehr in der Wüste. Ich habe wirklich Mitleid mit dir, doch du musst das verändern, was du glaubst. Oder du musst die Entscheidungen ändern, die du getroffen hast. Nächste Frage. Wie bringt man Dinge ins Licht, wenn man alleine lebt? Antwort von Reinhard. Wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, wie kann ich Licht in eine Sünde in meinem Leben bringen, wenn ich alleine lebe? Tja, als erstes solltest du nicht alleine leben. Isolation ist einer der größten Tricks des Teufels. Sie ist so zerstörerisch, denn dadurch bleiben Dinge in der Dunkelheit deines Herzens. Wenn du ganz allein bist, dann weiß ich nicht, wie du Licht in deine Sünden bringen kannst, denn du bist ja alleine. Wenn du alleine lebst, brauchst du andere Christen, mit denen du verbunden bist. Der große Fehler, den wir gemacht haben, ist, wir dachten, dass die effektivste Gemeinde eine große Gemeinde ist. Es kann wunderbar sein, Teil einer großen Gemeinde zu sein, aber es kann auch sehr schlecht sein. Es gibt Menschen, die in einer großen Gemeinde sehr einsam sind. Sie kommen am Sonntag in die Gemeinde und gehen wieder nach Hause, ohne dass irgendjemand weiß, was in ihren Herzen vor sich geht. Wir brauchen Menschen, mit denen unser Leben verbunden ist. Menschen, bei denen wir ehrlich sein und Rechenschaft ablegen können. Ich teile meine Schwächen und meine Kämpfe mit den Menschen um mich herum. Wenn ich mit Dingen in meinem Herzen kämpfe, habe ich Menschen, mit denen ich darüber spreche. Sünde, die heimlich in deinem Herzen verborgen ist, ist sehr gefährlich. Das ist eine Sache, die der Teufel wirklich mag. Doch wenn wir die Dinge ans Licht bringen, haben wir bereits den Großteil des Sieges errungen. Deshalb ermute ich dich zu sagen, Jesus, ich brauche Menschen, mit denen ich verbunden bin. Bitte verbinde mich. Und dann wird er das tatsächlich für dich tun. Nächste Frage. Wie entblocke ich die Notwendigkeit, angenommen zu werden? Antwort von Reinhard. Leider lehren einige Coaches und Therapeuten dieses Konzept des Entblockens. Doch es funktioniert nicht. Du erlebst dadurch zwar eine kurze, temporäre Erleichterung, aber keinen bleibenden Sieg. Dein Leben wird sich nicht verändern. Deshalb formuliere ich deine Frage nun mit meinen eigenen Worten um. Wie kann ich diese tiefe Notwendigkeit überwinden, angenommen zu werden? Das ist die eigentliche Frage. Als erstes musst du verstehen, dass an dem tiefen, tiefen Verlangen nach Annahme bzw. der Notwendigkeit, angenommen zu sein, nichts Schlechtes ist. So hat Gott dich geschaffen. Deshalb musst du das auch nicht überwinden oder entblocken. Du darfst dankbar sein, dass Gott dich mit einem tiefen Bedürfnis nach Annahme geschaffen hat. Aber Rainer, das stimmt nicht wirklich. Durch meine tiefe Sehnsucht, von allen angenommen zu werden, habe ich so viele dumme Entscheidungen getroffen. Natürlich, es gibt viele Frauen, die mit Männern in einer rein sexuellen Beziehung geschlafen haben, weil sie diese Sehnsucht nach Annahme hatten. Andere Menschen haben furchtbare finanzielle Entscheidungen mit schrecklichen Konsequenzen getroffen aufgrund ihres Verlangens nach Annahme. Wie kann ich also sagen, dass dieses Verlangen nach Annahme gut sein sollte? Schau, alle Sehnsüchte, die wir haben, hat Gott uns tatsächlich gegeben, sofern es keine sündigen Sehnsüchte sind. Unser sexuelles Verlangen ist Gott gegeben. Die Sehnsucht nach Annahme ist Gott gegeben. Wie gehen wir nun damit um? Wir müssen diese Annahme von dem bekommen, der uns die Sehnsucht danach gegeben hat. Und genau da ist das Problem. Wir versuchen verzweifelt von allen Menschen um uns herum angenommen zu werden, aber wir leben nicht in Gottes Annahme. Deshalb müssen wir studieren, wie wir durch Jesus Christus von Gott anerkannt, geliebt und angenommen werden können. Wir müssen erkennen, wie sehr er uns tatsächlich liebt. Und dann müssen wir unser Herz durch Meditieren und Deklarieren der biblischen Wahrheiten davon überzeugen, dass wir akzeptiert sind. Wir sind angenommen durch den Schöpfer des Universums. Wenn dein Herz das glaubt und du vollkommen sicher weißt, dass du von Gott selbst angenommen bist, wirst du der Annahme von Menschen nicht mehr hinterherjagen, denn du bist ja bereits angenommen. Doch wenn wir versuchen, unser tiefes Verlangen nach Annahme zu entblocken oder zu überwinden, tun wir das Falsche. Richtig ist, wenn wir uns sagen, ich bin angenommen, ich bin anerkannt, ich bin geliebt durch Jesus. Wenn mein Herz sich dessen sicher ist, warum sollte ich mir dann noch Sorgen machen, ob die Menschen um mich herum mich annehmen oder nicht? Wenn sie mich annehmen, ist das schön, aber wenn sie das nicht tun, ist es auch okay. Nächste Frage. Oh ja, ich mag diese Frage. Sie lautet, warum hat Paulus seinen Kopf rasiert? Hat er damit das jüdische Gesetz erfüllt? Antwort von Reinhard. Ich kann dir nicht sagen, warum Paulus das getan hat, weil er es mir nicht gesagt hat. Ich kann dir nur sagen, dass dies meiner Meinung nach falsch war. Denn Paulus machte ebenfalls Dinge falsch, genauso wie wir. In Apostelgeschichte 13 sagte zum Beispiel der Heilige Geist, geht und sondert Barnabas und Paulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Apostelgeschichte 13, 2. Doch dann streitet Paulus mit Barnabas und sie trennen sich. Ich denke, dass Paulus eine faszinierende Persönlichkeit war. Aber manche von uns vergessen dabei, dass selbst dieser große Mann Gottes menschlich war. Ich weiß nicht, warum er es getan hat. Du kannst in den Himmel gehen und ihn fragen. Nächste Frage. Lehre mich, wie ich als unfruchtbare Frau meditieren kann. Antwort von Reinhard. Das findest du auf meinem YouTube-Kanal. Dort erzählt eine Frau von ihrer eigenen Unfruchtbarkeit und ihrer eigenen Meditation. Schau es dir an, meine Freundin Natalia erzählt dort ihre Geschichte und dann erzählt sie auch, wie sie es gemacht hat. Nächste Frage. Das ist eine sehr häufige Frage. Ich habe schon geistliche Angriffe erlebt, während ich schlief. Warum ist das passiert? Antwort von Reinhard. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann dir sagen, warum das passiert ist. Weil du es erlaubt hast. Das ist der einzige Grund. Und ich sage das mit Empathie, denn ich habe früher selbst viele geistliche Angriffe im Schlaf erlebt. Ich erlebte sogar, wie Dämonen sich körperlich manifestierten. Doch eines Tages sagte der Herr zu mir, warum erlaubst du einem besiegten Feind, dir das anzutun? Und ich erkannte, dass es mein Fehler war. Deshalb setzte ich mich beim nächsten geistlichen Angriff in meinem Bett auf. Ich sagte, Teufel, Schluss jetzt, beziehungsweise Dämon, du verschwindest besser von hier. Und falls du noch einmal versuchst, dich mir zu nähern, wirst du das für den Rest der Ewigkeit bereuen. Denn ich bin in Christus und du bist besiegt. Das war das Ende der geistlichen Angriffe. Du musst dasselbe tun. Nächste Frage. Wenn du in der Zeit zurückgehen könntest, welchen Rat würdest du dem religiösen Reinhard dann geben? Antwort von Reinhard. Ah, das ist eine sehr hypothetische Frage. Doch wenn ich in der Zeit zurückgehen könnte, würde ich sagen, studiere Jesus, studiere Jesus, studiere Jesus. Studiere nicht die Bibel, studiere Jesus. Und wenn du etwas in der Bibel liest, das dich nicht zu Jesus führt, dann grabe weiter, bis du Jesus findest. Studiere, was er getan hat und wer er ist. Studiere alles im Licht von Jesus. Das würde ich dem Reinhard sagen, der vor vielen Jahrzehnten so religiös war. Ich würde ihm sagen, Reinhard, lass Jesus nie aus den Augen, bleibe in Jesus, schau nie auf dich, schau immer auf Jesus, mach dir niemals Sorgen darüber, was du falsch gemacht hast, schau einfach auf Jesus. Das würde ich ihm sagen, denn ich habe erkannt, dass dies die einzige Art und Weise ist, wie mein Leben Sinn macht. Blicke auf Jesus, er ist unser Leben, er ist unser Sieg, er ist unser Alles. Wenn wir von Jesus wegschauen, rutschen wir in Religion ab. Dann muss ich es wieder tun, ich muss kämpfen, ich muss überwinden, alles liegt an mir. So habe ich früher gelebt. Also, schau auf Jesus. Nächste Frage. Okay, ich beantworte eine letzte Frage. Sie lautet, wir arbeiten für die Wiederherstellung von Ehen. Wie können wir mehr Ehepaare finden, die uns helfen? Antwort von Reinhard. Ihr habt dazu zwei Optionen. Die erste Option ist, ins Internet zu gehen und alle möglichen Leute zu fragen, damit ihr ein weiteres Ehepaar findet oder weitere Ehepaare findet. Doch das ist nicht der Weg, den ich gehen würde. Die zweite Möglichkeit, die ihr habt, ist, dem einen zu vertrauen, der euch diesen Dienst gegeben hat. Das ist der Weg, den ich gehen würde. Ich würde sagen, Jesus, du hast mich gebeten, das zu tun, also musst du mir die Ressourcen zur Verfügung stellen. Danke. Wenn Gott euch berufen hat, ihn wiederherzustellen, denkt ihr dann nicht, dass er auch die Ressourcen dafür gibt? Wenn er zu euch gesagt hat, dass ihr dies tun sollt, dann ist er auch derjenige, der die Ressourcen zur Verfügung stellen muss. Er hat keine große Wahl, sonst wäre er sehr gemein. Ich erlebe das bei allem, was wir tun. Gott schickt uns die Menschen. Gott schickt die Ressourcen. Gott verbindet uns. Wir müssen uns keinen Stress machen, um die richtigen Personen und die richtigen Ressourcen zu haben. Ihr müsst einfach vertrauen. Wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich sagen, Jesus, ich bin so dankbar, dass du mir erlaubst, ihn zu retten. Wir vertrauen, dass es von dir kommt und jetzt brauchen wir noch mehr Menschen. Danke für diese Menschen. Dann würde ich anfangen, für diese Personen zu danken. Und plötzlich werden sie kommen. So funktioniert ein Leben im nehmenden Glauben. Leute, danke, danke, danke. Am Mittwoch wird Daniel wieder mit mir hier sein und wir machen die Andacht. Und am Donnerstag wird Gracie zurück sein und dann machen wir unser Prophetie- und Heilungslife. Danke, wir lieben euch wirklich so gut, wie wir können. Wir sehen uns am Mittwoch. Tschüss!